past the phosphorus, lost dust on a cusp of the crust. I must not. Flux of shyness, penniless, mindless cower. You ain't nothing good. Sunday Service Empfang in Hamburg beim freien Senderkombinat. Die zweite Stunde geht es weiter mit den Konzerttipps. Die kommende Woche gibt es ein paar wenige Konzerte in Hamburg, auf die möchte ich gerne hinweisen. Und am Mittwoch, den 28. Januar, geht es los mit Moriarty. Die Band kommt aus Paris, setzt sich aber aus diversen Leuten zusammen aus anderen fernen Ländern. Und die hörten wir gerade eben mit ihrem Song Clementine vom Album The Missing Room. Auch schon locker mal 3 Jahre alt, würde ich schätzen. Moriarty spielen am Mittwoch in der Fabrik. Am gleichen Tag ist ein Herr aus der Ukraine zu Gast, und zwar Lubomir Melnik. Der ist geboren Ende der 40er Jahre, klassischer Pianist und auch Komponist und vor allen Dingen auch dem Indie-Publikum ins Auge gesprungen, weil er auf Erased Tapes im letzten Jahr ein EP veröffentlicht hat. Und Lubomir Melnik tritt auf im Golem. Da gibt es nur noch Restkarten. Also wer da hin will, auf jeden Fall nochmal schnell eine Karte besorgen. Hier kommt ein Song, der ist locker mal, ich weiß nicht, über 10 Minuten lang auf jeden Fall. Night Rail from the Sun von Lubomir Melnik. Thank you. Lobomir Melnik hörten wir hier am Klavier mit seinem Night Trail from the Sun. Das Ganze von der EP Corollaries hieß diese. Und ja, man kann Lubomir Melnik sicherlich, nein, wie heißt er? Lubomir Melnik, so rum, sicherlich in einem Atemzug nennen mit Hauschka oder auch Max Richter. Er spielt live am Mittwoch, den 28. Januar im Golem. Dafür gibt es noch Restkarten. Wie gesagt, das Ganze ist schon fast ausverkauft. Am Mittwoch dann gibt es Indie-Pop aus Berlin in der Astra-Stube mit Kitty Solaris. Hier kommt sie mit We Stop the Dance. Stop the Dance, das waren Kitty Solaris, die Band um Kirstin, wie heißt du noch eigentlich? Mensch, hab ich den Namen vergessen. Kirsten Hahn heißt sie, glaube ich. Muss ich gleich nochmal genau nachschlagen. Wie peinlich. Die macht richtig viel in Berlin, so eine umtriebige Aktivistin. Nicht nur Kitty Solaris, ihre Band ist sie Sängerin und Songschreiberin, sondern sie betreibt auch das Label Kitty Solaris, veranstaltet viele, viele Konzerte und kommt auf Tour, spielt am Donnerstag, den 29.01. in der Astra-Stube. Kitty Solaris hier nochmal zu hören mit ihrem Song Kisses Lift Me Up. What makes a difference? A just do the same things. What makes a difference? The kisses lift me up. The kisses lift me up. High, high, high. I lost my money. Kisses Lift Me Up. Das war Kitty Solaris, der Song schon von einem älteren Album mit dem Titel My Home is My Disco, erschien 2009. Und ja, Kirsten Hahn, ist total verwirrend, weil es gibt eine Katrin Hahner, das ist nämlich die Miss Kenichi, und Kitty Solaris, das ist Kirsten Hahn, und die, ja, klingen nun vom Namen her relativ ähnlich, und ich fange irgendwie an, die zu verwechseln. Das kann mit dem Alter zusammenhängen, aber ja, vielleicht auch, weil die gerade irgendwie beide auf Tour sind und das leicht dann zur Verwechslung führen kann. Also Kirsten Hahn alias Kitty Solaris mit ihrer Band spielt live am Donnerstag, den 29. Januar in der Astra-Stube, und das ist Konzerttipp der Woche an dieser Stelle vom Sunday Service. Am Freitag, den 30. sind Talking to Turtles, ein Duo aus Rostock, zu Gast im Molotow. Hier kommen sie mit ihrem Song Green. You see all things through green collar, glass, and a wish. Wish it would be rose glass too. The whole world's your wood then, thick and evergreen, with well-arranged alleys that lead you through the scene. All you wanna do is lay on that pile. Check once in a while on the leaves to pee, and all you gotta do is get on that pile of leaves on your cozy little spot. All the things you've rosy, and that pile of leaves on their leftovers, cuttings they cut from the trees. Oh, it's so comfy, they vanish out of view. The gold leaves got rotten, they won't dig for any gold for you. Won't dig for any gold for you. Two Turtles waren das mit ihrem Song Green. Die Band aus, ja, Leipzig kommen sie, nicht Rostock, mich da auch mal wieder vertan gerade eben. Katastrophensendung heute, sage ich euch hier. Also, Talking Two Turtles aus Leipzig spielen im Molotow am Freitag, den 30. Januar. Am Samstag dann wiederum in der Astra-Stube spielen November, December eine Band aus Dänemark, die auf ihrem neuesten Album From the Swing into the Deep sich sehr an Fleet Foxes anlehnt, zumindest was diesen folkigen Chorgesang betrifft. Wir hören hier ihr Song Embers. Klingt doch wie die Fleet Foxes, das sind aber dann tatsächlich November, December, die sich hier ja so ein bisschen bei den großen Brüdern was abgeschaut haben auf ihrem Album mit dem Titel From the Swing into the Deep. November, December könnt ihr live erleben und zwar in der Astra-Stube, da spielen sie am Samstag, den 31. Januar. Dann noch ein Tipp für nächsten Sonntag, den 1. Februar, da spielen im Hafenklang zwei Bands. Zum einen Dope Buddy, die hören wir hier mit einem Track vom letzten Album Lifer. Song heißt Hired Gun. Tja, ordentlich krachig geht's hier zu bei Dope Buddy und ihrem Song Hired Gun. Ihr könnt die Band live erleben am Sonntag im Hafenklang. Ebenfalls dabei sind Disappears. Auch für die habe ich, für die von denen habe ich hier für euch einen Song. Und zwar vom Album Pre-Language hören wir Fear of Darkness von Disappears. Ja, Disappears klingt hier so ein bisschen wie ja, frühe Sonic Youth, würde ich sagen. Ihr Song Fear of Darkness. Die Band spielt im Vorprogramm von Dope Buddy am Sonntag, den 1. Februar im Hafenklang. So viel zu den Konzerttipps hier an dieser Stelle vom Sunday Service. Weiter geht's mit, ja, nicht aktueller, sondern Musik aus dem letzten Jahr. Ein Sampler, den ich erst vor kurzem gehört habe. Rocket, Don't Stop It. Da geht's um, ja, den frühen Disco-Rap Anfang der 80er Jahre. Und wir hören einen Track von The Jackson 2. Der heißt Oh Yeah. I said, a nick, neck, patty, whack. I said, I gotta like this, and I gotta like a daddy to the beat. about it. And everybody just shot the house. I'm not a gangster, not a prince, not a hypocrite. Just want to rock it till I think you're sick. And then I put you to bed and I'll fill your head with some more of my rhymes until you drop dead. See, my rhymes are so viciously. That's why my name is Shorty B. Said champagne, Cadillacs, and a lot of money. I said, these are the things that you got to have if you want my honey. And it's on to on to on to on. I said, the beat don't stop till the break of dawn. I said, hear the rhythm of this song. I said, the beat goes on and on and on. It's up your shirt, now down your spine. It's guaranteed to blow your mind. It's in your ear, now in your brain. But the beat's so nice that you feel no pain. We're gonna rock you through the early night. We're gonna rock you till the broad daylight. So clap your hands, everybody. And everybody, why they clap your hands? Clap your hands, everybody. And everybody, why they clap your hands? You see, you clap your hands, you stomp your feet, and you rock it to the rhythm of the short shot beat. Said 1, 2, 1, 2. Hey, Chaddy, what you gonna do? I will set your soul on fire. If you let me take you higher, there will be no questions asked. I'm just here to do my task. I made the Amazon River one to quiver. I put the moon in outer space. I took the mask off Batman's face. I gave King Kong his heavy skin. I made him bark like Rin-Tin-Tin. I made iron, so I confess that I was the very best. I know you like it cause I like it too. My rhymes will make your body move. I'm Chatty Chachi, I'm the number one. I'm all about making people have fun. My rhymes are neat and they're never sloppy. I never bite and I never copy. My rhymes are great and they're so divine that people try to rock them all the time. You don't jerk with us, you don't jerk at all, and you won't have a ball. Cause I'm the biggest, I'm the baddest, and you know I'm the best when you mess with me. Cause you know I'm Chatty. I rock your house, I rock it down, cause I'm the rocker of the hottest disco in town. I'll make you jump, I'll make you pump, I'll make you want to do the bump. For all your homegirls that's listening now, put your hands together and throw down. For all your homeboys that's listening too, you know exactly what to do. I said, Crowd Street Crew! I said, dip, dive, socialize, clean out your ears and open your eyes. You go to the door, ask a donation, you hear the greatest sounds in creation. Backstroke, I don't snort no coke. I don't even shoot no dope. I might smoke a J and drink some pink. Then I chew some gum so my breath won't stink. Then I chill. Everybody, everybody, rock the party. And you can pop the pills and you can snort the coke. You can put a sucker nigga in a dope thing, yo. Cause the things you do and the things you say will make a sucker, sucker nigga, nigga. I run away. I like this show. I like that show. I check it out, yo. I to the beat, yo. I said drip, drop, whip, wop. We're all just like a soda pop. We're original as you can see. Our names fit us right to a T. We're super bad. We're out of sight. We'll make you dance all through the night. So if you're ready like this and you're ready like that, let me hear you say, oh yeah, oh yeah, oh yeah. I said a sneaker pimp on the go. There is one thing you should know. I said a sneakers are all the same. Only difference about them is their name. Cause they all leave athletes see. So when you get Adidas, no one think of yours. Sweet to the beat. Everybody, everybody, check me out. I'm Chatty Chacha and I know I'm good. Because I throw those down like an MC should. When I go, we're walking down the street. They say, can a little girl rock to the beat? And then they hand me a mic, they say she's alright. Now I'm rocking at the parties every night. She's from Illinois and you're paranoid and you don't know what to do. And then the dude walks up to you and say, what you wanna do? In your answer, you'll reply right in front of me. You make his body naturalize like 1, 2, 3. I am the girl with the golden voice. I am the people's number one choice. So throw your hands in the air and wave them like you just don't care. If you're ready like Chatty to rock at this party, somebody say, oh yeah. Children playing with men producing. Men go working, some go stealing. Everybody's gotta make a living. Hooligans hang out, really do they own. They mess up the lives and the next day they go on. See these hooligans lead us every song. I don't know what I've been told, but Eskimo's oops is mighty cold. With two old maids with a land in the bed, a one roll over to the other and said, well, ain't no need in going back, cause Jody's got a Cadillac. I said, you stand up, you hook up, you shuffle to the door, you jump right back and you count the four. I said, if I die on the old crock road, you box me up and you count me home. But to the beat, yo, yes, yes, yo. Well, you heard of Jack and Jill. Now let me put you down on the real deal. There ain't no use in Mother Goose, cause she's throwing down and she's getting loose. She goes up, she goes up, she goes up like a disco dove. She comes down, she comes down, she comes down like a disco clown. And around and around and around and around. check it out, yo. I to the beat, yo. Yes, yes, yo. I let's rock, yo. I like a lime to a lemon to a lime. I got more rhymes that'll shock your mind. From a lemon to a lime to a lemon. I got more rhymes than pimp got me to the beat, yo. Yes, yes, yo. I like this, yo. I to the beat, yo. I said, listen to me, I'm sure it'd be rocking with TSOB. I gon' say a rhyme over and over again. Yes, yes, yo, I to the beat, yo, I like this, yo. For those of you who don't know my name, well, what should it be? I don't say no games, but now to you, I think I'm out of sight. Well, remember, I'm coming for his time. Das war der Funk dos Bromanticos von einem gewissen Lucas Santana. Den kennt man als jemand, der eigentlich, also er kommt aus Brasilien, dabei eigentlich eher so Bossa Nova und Tropicalia Anleihen hat in seinen Songs. Sein aktuelles Album Sobre Not E Dias ist da doch ein bisschen anders gestrickt. Moderne Sounds sind darauf zu hören, eben gerade die Streicher und ein paar Beats dabei. Das klingt gar nicht schlecht, aber gehört nicht wirklich zu seinen Stärken, dieser moderne, neuere Sound. Lucas Santana ist da mit seinem eher klassischen, älteren Alben auf jeden Fall eine sicherere Bank. Ihr hört den Sunday Service. Ihr könnt die Playlist gerne nachlesen, auf der Homepage unter sundayservice.de oder noch viel einfacher auch per E-Mail zuschicken lassen. Einfach mir eine E-Mail schicken, mail@sundayservice.de. Dann bekommt ihr die jeden Tag, wenn die Sendung hier live war, direkt hinterher zugeschickt, also Montagnacht dann sozusagen. Weiter geht's mit Arms and Sleepers, einem Duo aus Boston. Die haben im Herbst eine Platte rausgebracht, die sich auch so zwischen den Stühlen bewegt, musikalisch aber das sehr gut hinbekommt. Swim Team heißt die und hier ihr Song Mingus Maps.